Friends. Hallo, Freunde. Verse 10. Vers 10. For you have acquired new creation life, which is continually being renewed into the likeness of the one who created you. Denn ihr habt das Leben einer neuen Schöpfung erhalten, das ständig erneuert wird in das Ebenbild dessen, der euch geschaffen hat. You see, for me, here's another beautiful divinity and humanity being merged together. Du siehst, für mich ist das hier eine weitere schöne Verschmelzung von Göttlichkeit und Menschlichkeit. We already have acquired this new creation life. We are new creation. Wir haben dieses Leben der neuen Schöpfung bereits erhalten. Wir sind eine neue Schöpfung. But now we are continually being renewed into His own likeness. Aber jetzt werden wir ständig in sein Ebenbild erneuert. You know, always remember. Denk immer daran. What happened at the cross is real, and now we have to constantly walk in it. Was am Kreuz geschah, ist real, und jetzt musst du ständig darin wandeln. And the more we learn to walk into what actually happened at the cross, the more we will become like Jesus. Und je mehr wir lernen, uns auf das einzulassen, was am Kreuz geschehen ist, desto mehr werden wir wie Jesus. I like how he said, giving you the full revelation of God. Ich mag, wie er es sagt, und euch die volle Offenbarung Gottes schenkt. So look, when people look at a true Christian, wenn Menschen einen wahren Christen anschauen, people are supposed to see the full revelation of God in us. Sollten sie in uns die volle Offenbarung Gottes sehen. You know, people are supposed to see Jesus looking at his followers. Weißt du, die Menschen sollten sehen, wie Jesus seine Jünger anschaut. And the truth is, people will look at his followers. Und die Wahrheit ist, dass die Menschen auf seine Jünger schauen werden. You know, if I just think about Gandhi in India. Denke einfach an Gandhi in Indien. You know, I've said it several times that my greatest mentor here on this earth, of course next to Jesus, was an Indian missionary. Ich habe schon mehrmals gesagt, dass mein größter Mentor hier auf der Erde, natürlich nach Jesus, ein Missionar war. And he was a personal friend of Gandhi. Und er war ein persönlicher Freund von Gandhi. And Gandhi must have been an extraordinary man. Gandhi muss ein außergewöhnlicher Mann gewesen sein. Just as far as the person and personality is concerned. Allein was die Person und die Persönlichkeit angeht. And you know, Gandhi was really, really searching for the truth. Gandhi war wirklich, wirklich auf der Suche nach der Wahrheit. But when Gandhi saw how Christians lived, he didn't want to become a Christian. Aber als Gandhi sah, wie Christen leben, wollte er kein Christ werden. In fact, that man, who was a personal friend of him, said he admired Jesus and the teachings of Jesus. Der Mann, der mit ihm befreundet war, sagte, dass er Jesus und seine Lehre bewundere. But he didn't want to accept Christianity as his faith because he didn't want to identify with Christians. Aber er wollte das Christentum nicht als seinen Glauben annehmen, weil er sich nicht mit den Christen identifizieren wollte. You know, doesn't the Bible say that we are letters that everybody reads? Sagt die Bibel nicht, dass wir Briefe sind, die jeder liest? So as you walk through life and people are reading you, what are they reading? Während du durchs Leben gehst, lesen dich die Menschen. Was lesen sie? Do they see the full revelation of God? Sehen Sie die volle Offenbarung Gottes? Or do they see a full revelation of the Adamic, selfish, self-surrendered nature, self-focused nature? Oder sehen Sie eine volle Offenbarung der adamischen, egoistischen, selbstsüchtigen Natur? You know, as we understand that we have received a new life, we have to constantly strive to become more like Jesus. Wenn wir verstehen, dass wir ein neues Leben bekommen haben, sollten wir ständig danach streben, Jesus ähnlicher zu werden. So that we actually become the full revelation of God. Damit wir wirklich die volle Offenbarung Gottes werden. I'm sure a lot of you have heard me say that. Ich bin sicher, viele von euch haben mich das schon sagen hören. It might have been, I don't know, maybe a year, year and a half ago. Es mag vielleicht ein oder eineinhalb Jahre her sein. When God woke me up in the middle of the night and he was so sad because his children didn't represent him well. Als Gott mich mitten in der Nacht aufweckte und so traurig war, weil seine Kinder ihn nicht gut repräsentierten. You know, and he kept asking me, Reinhard, will you represent me well? Er fragte mich immer wieder, Reinhard, willst du mich gut repräsentieren? You know, and this is what Paul expresses here to the Colossians. Und das ist, was Paulus hier zu den Kolossen sagt. He says, it's already a truth that you have acquired this new creation life. That's already established. Er sagt, Es ist eine Wahrheit, dass du dieses neue Schöpfungsleben erworben hast. Das existiert bereits. And this new creation life is constantly being renewed so that you will become more and more like Jesus. Und dieses neue Schöpfungsleben wird ständig erneuert, damit du mehr und mehr wie Jesus wirst. So that will be full revelation of God. People look at it and say, wow, now I know what God is like. Es wird also eine vollständige Offenbarung Gottes geben. Die Menschen schauen dich an und sagen, wow, jetzt weiß ich, wie Gott ist. He's kind. Er ist freundlich. He's caring. Er ist fürsorglich. He's patient. Er ist geduldig. He doesn't seek his own advantage. Er sucht nicht seinen eigenen Vorteil. Man, I want to know that God. Diesen Gott will ich kennenlernen. I believe that all of us have a responsibility to represent God well. Ich glaube, dass wir alle eine Verantwortung haben, Gott gut zu repräsentieren. For the simple reason that we have this new creation life. It's not something we have to get, it's something we have. Aus dem einfachen Grund, weil wir dieses neue Schöpfungsleben haben. Es ist nicht etwas, das wir bekommen müssen, es ist etwas, das wir haben. So religion is trying to teach us the same thing but a wrong approach. Religion versucht uns dasselbe zu lehren. See, religion doesn't teach us what already happened at the cross, that we have this perfect new creation life. Religion versucht uns dasselbe zu lehren, aber in einem falschen Ansatz. Religion teaches that we've been forgiven from our sins and going to heaven and now do everything to be a good Christian. Religion lehrt uns, dass unsere Sünden vergeben wurden und wir in den Himmel kommen, aber nun alles tun müssen, um gute Christen zu sein. But that's not the truth of the gospel. Aber das ist nicht die Wahrheit des Evangeliums. The truth is, guys, you have this new creation life constantly be renewed so that you will be the full revelation of God on earth. Die Wahrheit ist, Leute, ihr habt das neue Schöpfungsleben, das ständig erneuert wird, damit ihr die volle Offenbarung Gottes auf Erden sein werdet. My God, that was a long sentence and Daniel translated it so well. He's good. Das war ein langer Satz und Daniel hat ihn so gut übersetzt. Er ist gut. He's the full revelation of God on earth. Er ist die volle Offenbarung Gottes auf Erden. At least in my life. Jedenfalls in meinem Leben. See you guys tomorrow. Bis morgen.